Abschnitt 19 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Winterlager einer geschlagenen Armee, Teil 2. Freitag, 25. Dezember 1914. Die Nacht verbrachte ich, mich übergebend, auf dem Hof. Gegen Morgen schlief ich ein, wurde aber gleich geweckt. Die Hühner waren um die wiedergegebenen Reste meiner gestrigen Weihnachtsmahlzeit in lauten Streit geraten. In den Straßen ist Kirchgang. Bäuerinnen in geblümten Kopftüchern, Mädchen mit unbedecktem Haupt- und Gretchenfrisur. Alle Frauen haben den bordeauxroten oder dunkelvioletten Seidenrock über gestärktem Unterrock, dass sie aussehen, als stolzierten sie in Krinolinen. Außerdem tragen sie Spitzenschürzen, um die Brust ein wollenes Tuch mit Borten und Fransen, am Hals ein Kreuz an goldenem Kettchen und an einem Seidenband baumelt ein großes Medaillon mit Fotografie von Vater, Mutter oder Gatten. Sie halten das Gebetbuch in beiden Händen vor dem Leib und plappern in deutscher Mundart. Sind wir in Thüringen? Nein, in Südungarn, in der Batschka. Ich bin meine Läuse noch immer nicht los, trotzdem ich das Hemd schon oft gewechselt und beinahe meine ganze Löhnung, die ich endlich behoben, für Wäsche ausgegeben habe. Mit Petroleum, mit Reitersalbe, mit Jodoform, mit Peru-Balsam habe ich mich schon beschmiert. Meine Haut ist noch immer entzündet. Die alte, teure und tadellose Wäsche habe ich weggeworfen, ebenso Halstuch und Bauchbinde und Sweater, von liebevollen Stricknadeln verfertigt. Alles vergeblich. Die Läuse leben. Ihre Wohnung ist jedenfalls in meiner Montur, die ich nicht ablegen kann, weil ich keine andere habe. O du fröhliche, o du selige, o du gnadenbringende Weihnachtszeit. Samstag, 26. Dezember 1914. Anstelle des Feldmarschallleutnant Daniel ist General Schön zum Kommandanten der 9. Division ernannt worden. Jener Herr, dessen Eintritt in das Bahnhofsrestaurant von Uividek zu unserem Hinauswurf Anlass gab. Man spricht davon, dass die Strafanzeige gegen mich erstattet worden ist, aber das ist unwahrscheinlich, denn sonst wäre ich längst verhaftet. Sonntag, 27. Dezember 1914. Die Liebesgabenpakete, deren Adressaten gefallen oder gefangen sind, wurden an uns verteilt. Jeder zweite Soldat ist magenkrank vom vielen Biskuit, von Schokolade, Konfekt, Backwerk. Nach so langer Zeit des Hungerns verträgt man nichts, am allerwenigsten derartige Extravaganzen. In Ofutak sind 8 Fälle von Cholera festgestellt worden und auch die Weihnachtsnummern der Wiener Blätter sind wieder da. Die Kriegsberichterstatter haben sich für diesen festlichen Anlass die Schilderung der Paraschnika aufbewahrt, auf der wir 3 Monate lebten. Unter dem Titel »Die blutgetränkte Halbinsel«, »Die unterirdische Stadt«, »Die Stadt der Laufgräben« verzapfen sie ihre feuilletonistischen Weisheiten. Montag, 28. Dezember 1914. Mannschaft hat vorschriftsmäßig adjustiert zu sein, Seitengewehr zu tragen. Erst nach 6 Uhr abends darf man ins Gasthaus gehen. Inspizierungen, Salutiervorschriften und ähnliche Dinge, mit denen der Feldzug unbedingt gewonnen werden muss. Die Offiziere sind wieder arrogant und streng. Aber darf mich das wundern? In der Kultur entpuppen sich viele als unmöglich, die im Schützengraben wertvoll waren. Einer hatte mir in der Front hunderte von Gefälligkeiten erwiesen, Kaffee gekocht, eine Decke für mich gestohlen, wenn meine gestohlen war, meine Menage aufgehoben, wenn ich auf Patrouille ging, Knöpfe beschafft, wenn auf meinen Gamaschen der letzte abriss. Dienste, ohne die ich vielleicht hungers gestorben, erkrankt oder trübsinnig geworden wäre. Dienste, die ich nie in meinem Leben abzuzahlen vermag. Und nun kommt er, der mit mir sein einziges Stück Brot geteilt hat, der mein Bruder war, und sagt: »Kiesch, zahl mir einen Schnaps. Ich hab ja so oft für dich Kaffee gekocht.« Ich bezahle ihm einen Schnaps für 4 Kreuzer und noch einen Schnaps für 4 Kreuzer und noch einen dritten. Und er zwinkert den Gästen der Schnapsboutique zu, dass er eine Wurzen gefunden habe, einen Dummen, auf dessen Kosten er zecht. Beim Verlassen des Lokals schüttelt er mir die Hand, versichert mich seiner Dankbarkeit. Ich habe das bessere Geschäft gemacht, aber es kränkt mich, dass er seine Freundschaftsdienste so niedrig einschätzt. Mit den Offizieren kann man erst recht nicht sprechen. Sie haben ihre Themen aus der Friedenszeit, Avancementverhältnisse, Protektionen und so weiter. Nur ist jetzt der Knopflochschmerz dazugetreten. Dienstag, 29. Dezember 1914. Während wir im Felde oft wochenlang kaum einen Offizier bei der Kompanie hatten, sind sie jetzt in Fülle da. Teils sind sie auf die im vorigen Monat veröffentlichten Nachrichten von der Zertrümmerung der serbischen Armee hierher aufgebrochen. Teils haben sie bereits erfahren, dass die Armee auf Retablierung ist und sich gesund gemeldet, um während dieser Zeit einen Felddienst absolvieren zu können. Mittwoch, 30. Dezember 1914. Die Cholera hat in Ofutak 6 neue Todesopfer gefordert, obschon ihr ein Isolierspital gewidmet und ein neues Latrinensystem eingeführt wurde. Heute Vormittag inspizierte General Schön. Auf die Frage, wer Läuse habe, trat etwa die halbe Mannschaft vor, ich aber nicht, da ich seit vorgestern keine gefangen habe. Im Desinfektionsapparat werden die Kleider ja bloß zerrissen. Und trotzdem hat man am Abend neues Ungeziefer, oft mehr als tags vorher. Donnerstag, 31. Dezember 1914. Bei Strafe des Anbindens wird der Mannschaft verboten, am heutigen Silvesterabend nach 9 Uhr die Straßen oder die Schankwirtschaften zu betreten, denn fröhliches Feiern entspricht nicht unserer militärischen Lage. Außerdem seien für das Verbot hygienische und disziplinäre Gründe maßgebend. Das wäre wohl ein Malheur, wenn arme Soldaten, die monatelang froren, hungerten, dürsteten und in Todesgefahren schwebten, einmal ihr Elend vergessen und sich betrinken würden. Obwohl fröhliches Feiern unserer militärischen Lage nicht entspricht, wurden alle Klaviere der Privatwohnungen für die Offiziersmessen requiriert. Bei Freunden, die ein Zimmer gemietet haben, tranken wir Cognac. Und ich sprach mitternachts folgendes Gedicht: »Nun stirbst du selbst, du Jahr des Mordens, und deine Schuld, mit Blut gebucht, wird tausendfältig wild verflucht. Auf unserer Flur und der des Nordens, de mortuis, wer kann dich preisen? Was hast du Großes denn gelehrt, das nur der Frieden Glück beschert? Das musstest du mit Blut beweisen? Du lächelst auf der Todesfähre, nur Truggold ist dein Glorienschein. Nur Trug ist das Unsterblichsein und Trug das Wort vom Feld der Ehre. Wohl, was dein Namen, das wird bleiben, doch nur in Clios wirrem Buch. Wir aber wollen deinen Fluch für ewig in den Himmel schreiben, Fahr hin, vermaledeites Wesen. Wir aber wenden heiß bewegt zum Jahr den Blick, das sich erst regt, um dich am Posten abzulösen. Nun kommt es feldgrau aus den Sphären. Noch ist es nicht mit Blut befleckt, noch ist's mit Grauen nicht bedeckt. Jedoch, was wird es uns bescheren? Bringt es uns Glück, den Millionen? Bringt es im Rucksack Frieden mit? Bringt es des Schlachtgetümmels Tritt? Bringt es das Heim? Bringt es Patronen? Es lässt uns alle Fragen offen, doch seine Reinheit ist schon Pracht und gibt in der Silvesternacht den Mut zu neuem frohen Hoffen. So wollen segnend wir begrüßen des neuen Jahres neuen Keim. Es führe glücklich uns ins Heim und möge endlich Frieden schließen. Freitag, 1. Januar 1915. Es gibt keinen Menschen, der daran zweifelt, dass uns das heute begonnene 1915 den Frieden bringen wird. Ich aber blicke dem Jahr mit Besorgnissen entgegen. Was kann mir ein Jahr, das mit einem Freitag beginnt, Gutes bescheren? Werde ich ein Krüppel werden? Werde ich irgendwo hilflos krepieren? Wer wird mir noch entrissen werden? Qui vivra? Der Kaiser hat einen Neujahrswunsch an die Truppen geschickt und das Kriegsministerium Abteilung 5 als Akt Nummer 9072 eine Druckschrift: Kriegserfahrungen und Folgerungen für die Ausbildung. Sie umfassen nur 4 Seiten, die Kriegserfahrungen des Ministeriums, aber man staunt, wie viel Phrasen auf 4 Seiten gehen. Und selbst diese Phrasen sind in den unterschiedlichen Reglements längst enthalten. Es strotzt von wohlvertrauten Begriffen wie moralische Erziehung, soldatische Pflichttreue, opferwillige Hingabe an Monarchen und Vaterland, disziplinäre Schulung, äußerste Zähigkeit, Hebung des kriegerischen Geistes. Konkret sind eigentlich nur 2 Sätze. Gegenseitiges Beschießen eigener Truppen muss unter allen Umständen vermieden werden und darf seitens unserer Artillerie niemals vorkommen. Schau, schau. Bisher hat man jedenfalls geglaubt, dass gegenseitiges Beschießen eigener Truppen als harmlose Unterhaltung von Infanterie und Artillerie erlaubt sei. Bei Vorrückung im Walde ist Ordnung, fett gedruckt, Einhaltung der Direktion, fett gedruckt, und vor allem große Stille, fett gedruckt, erforderlich. Wer hätte nicht gedacht, dass man im Walde nur so vor sich hingeht, in ausgelassener Schar, wohin einen gerade die Laune treibt und Lieder von schönen Mädchen schmetternd. Jetzt werden wir in fettgedruckten Lettern von einem KUK-Kriegsministerium aufgrund seiner Kriegserfahrungen eines Besseren belehrt. Samstag, 2. Januar 1915. Unser Regiment war seit der Flucht aus Belgrad in 2 spärlichen Kompanien formiert gewesen. Gegenwärtig ist es durch 2 Marschbataillone, durch geheilte Offiziere und angeblich geheilte Mannschaften und durch Ablösung von Kommandierten in 3 Bataillone rangiert. 3 Maschinengewehrabteilungen werden aufgestellt, denen nichts weiter fehlt als die Maschinengewehre. Viele Frauen sind in Ofutak, Gattinnen von Offizieren und Rechnungsunteroffizieren, auch von einigen Reservisten. Bräute kommen zu Kriegsheiraten. Gestern Vormittag war ich Trauzeuge bei einer solchen Hochzeit. Das Kind, das der Ehe am Nachmittag entsprang, soll auf den Namen Egon getauft werden. Kokotten sind da, einige aus Budapest. Die meisten aber waren bereits in Belgrad tätig und sind rechtzeitig zurückgenommen worden. Im Bordell ist eine Wache aufgeführt und eine Prophylaxestation eingerichtet. In den Nachtquartieren wird man wegen jener Sexualbefriedigung, die im Felde die einzig mögliche war, verhöhnt, weil jetzt Huren da sind. Sonntag, 3. Januar 1915. Von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags hatte ich einem Zuge abgelöster kommandierter Gewehrgriffe beizubringen. Pferdewärtern, Viehtreibern, Fleischern, Blessiertenträgern, Tragtierführern, Kanzleihilfskräften, Offiziersdienern, Meldereitern und anderen Subspezies der Gattung Infanterist. In Neusatz werden morgen 4 Soldaten vom 102. Infanterieregiment wegen Meuterei erschossen. Ein Offizier und 12 Mann unseres Regiments sollen die Justifikation vornehmen. Leutnant Ingenieur K. meldet sich freiwillig dazu, weil er in Neusatz ins Bordell gehen will, wo seine Sarika ist. Montag, 4. Januar 1915. Die Ortschaften südlich des Raumes Herutkovci, Brestak, Subotischte, Desch, Semlin sind auf Befehl des Armee-Etappenkommandos von der Zivilbevölkerung zu räumen. Diese Evakuierung des ganzen Save-Buges bis zum Längengrad von Semlin bedeutet wohl, dass man den dritten Einbruch der Serben erwartet. Dienstag, 5. Januar 1915. Das Wetter ist schlecht, es gießt wie aus Kesseln. Die Beschäftigung noch scheußlicher. Ich habe ein Verzeichnis aller Legitimationskapseln von Erschossenen, Ertrunkenen und Gestorbenen unseres Regiments anzulegen und von Toten anderer Regimenter, die von den unsrigen beerdigt wurden. Es ist eine traurige und auch nicht sehr appetitliche Arbeit, denn die meisten der Schnüre und Kapseln verbreiten Modergeruch. In vielen sind außer Amuletten Verzeichnisse der Angehörigen, die man verständigen soll, Heiligenbilder, Haarlocken und dergleichen. Die Schriftzüge sind verschwommen und das Papier oft zerknüllt. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Klaus Missfeld.